Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Wrestling Takeover Podcasts. Und heute habe ich, und zwar nicht alleine, vor, die Raw Review zu machen. Und zwar habe ich mir den Mann vom Kayfabe Podcast eingeladen. Und dieser Mann hat auch schon viel Lob bei Cult of Personality Podcast eingeräumt oder eingesät. Und ich begrüße hiermit den guten alten Lenny. Well, it's time to break the Kayfabe. Der Repräsentant des Kayfabe-Podcasts ist nun auch endlich angekommen. Schönen guten Abend, Matthias! Ja, grüß dich Lenny, wie läuft's so? Ja, alles senkrecht, wie immer. Also bei mir ist immer alles okay. Also man kann jetzt nicht klagen. Ja, also ich gehe mal davon aus, du hast die Raw-Ausgabe schon gesehen. Natürlich habe ich die schon gesehen. Was sagst du dazu so? Ja, abgesehen vom Comeback von Paul Heyman, schaue ich lieber Ring of Honor. Also, nee, aber die Raw-Ausgabe war eigentlich im Vergleich zu anderen natürlich, zum Beispiel im Vergleich zu der Show nach WrestleMania schon recht mager. Aber es gab auch schon schlechtere Raw-Ausgaben. Also man kann nicht klagen, es war so ein mittelmäßiges Ding. Naja, mir hat die Ausgabe eigentlich mittelmäßig bis gut gefallen. Also ich würde von den neuen Schulnoten entweder 2 minus oder 3 plus. Reicht bei mir Matthias, seit das? wann bist du Wrestling-Fan? Kurze Frage am Rande. Ja, ich glaube schon. Ich habe dich gefragt, seit wann du Wrestling-Fan bist. Also, ich glaube auch schon. Also, ja, Mensch. Seit 2007. Ja, okay, ich seit 2003. Also, da hast du noch einiges verpasst. Ich erwähne nur die Jahre 2005. Also, da gab es schon epische Raw-Sendungen. Naja, Also. ich habe mir schon ein paar alte angeguckt, aber man Ja, wo denn? muss ja nach den jetzigen Maßstäben alles bewerten und nicht nach dem, wie es früher war. Weil oft Früher war wieder. alles besser, das Ja! weißt So, Das ist doch immer so. dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Also die Raw-Ausgabe vom 7. Mai 2012. 7. wirklich? Also bei mir ist 8. Ah ja, Montag, also. Ja, ist ja schon Dienstag, Mensch. Siebter Also. auf Achter, sagen wir so. Deutsche Oh. Zeit. Also, ich habe mir aufgeschrieben, dass die Raw-Ausgabe mit einem guten Start hinlegt, und zwar mit einer Promo von John Laurinaitis, dem Doppel-GM der beiden Shows, sowie Executive Vice President of Talent Relations. Ja, ich habe das auswendig gelernt. Aber meiner Meinung nach war die Promo viel, viel zu lang, und der Mann kann meiner Meinung nach alleine keine guten Promos halten. Ist irgendwie einfach zu eintönig mit dieser Stimme, ist das viel zu eintönig und das hat mich irgendwie genervt. Und wie siehst du das so? Also hat dir die Promo gefallen oder findest du eher nicht so gut, dass man hier mit dem guten, na wie sagt man denn da, mit dem Man in Charge begonnen hat? Also ich will erstmal sagen, dass John Laurinaitis aktuell einen sehr, sehr guten Job macht. Also ich finde eigentlich, seitdem John Laurinaitis der General Manager ist von Raw and SmackDown, muss ich ehrlich sagen, dass mir die Shows wieder etwas besser gefallen. Also die Booker scheinen tatsächlich, seitdem John Laurinaitis der, wie gesagt, der General Manager von Raw und SmackDown ist, tatsächlich wieder Ideen zu haben und die können sie jetzt auch endlich entsprechend umsetzen. Wobei man ja auch in der einen oder anderen News gelesen hat, dass die Pläne für diese Raw-Ausgabe öfters mal umgeschrieben wurden und das sogar noch auf dem Flug 3 bis 4 Mal. Also man merkt schon, die PG-Era ist wirklich top organisiert. Also mich hätte es nicht gewundert, wenn sie in den letzten 5 Minuten noch die Halle gewechselt hätten. Aber in diesem Falle wirklich, um nochmal auf CM Punk und John Laurinaitis zurückzukommen. CM Punk, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir in der letzten Zeit auch überhaupt nicht mehr. Also jetzt die Promos, weil es für mich irgendwie jede Woche immer dasselbe ist, was Punk erzählt. Also ich Ist finde jetzt mein. jetzt, dass diese Woche gar nicht dasselbe war, weil er hat ja John Laurinaitis Weiß nicht, ich unterbrochen. weiß aber nicht so richtig. Also ich mag CM Punk so langsam einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, das Das wirkt mir immer gibt's auch nicht. so Kannst du nicht eintönig. Also sagen. Brian hat mir schon immer gefallen. Also Ja. das ist, Ich bin CM das Punk sagen Fan, sie kannst du alle, doch ne? nicht Das sagen. sagen sie alle. Kannst du nicht sagen, dass CM Punk, dass sie dir nicht gefällt. Ich bin doch CM Punk Fan, also bitte. Ja, ich finde im Ring finde ich ihn super. Ich freue mich doch auch schon auf Over the Limit. Also Daniel Bryan, CM Punk. Anwärter auf das Match des Jahres, mindestens. Nö, nö, glaube ich nicht. Da ist Dave Richards gegen Michael Nein. Elgin wetter. Hast du das Match eigentlich gesehen? Davey Richards gegen Michael Elgin von Showdown in the Sun? Das haben wir leider noch nicht gesehen, aber das war ja auf YouTube, glaube ich, sogar freigegeben worden, ne? Weiß ich War nicht. das das Match? Ich habe mir ein paar Highlights angesehen und war schon ein schönes Match, aber irgendwann möchte ich es mir nochmal im Ganzen angucken. Also irgendwo werde ich dann wohl irgendwas finden, wo man sich das angucken kann. Sei es auf YouTube oder irgendeinen Stream oder so etwas. Davey Richards ist klasse, aber der wird, glaube ich, nicht in die WWE kommen. Also ich Doch. glaube, da hat er keine Lust, denke ich. Also er ist da so ein Indie-Fan, hat er ja mal selber in einem Interview betont. Ja, ich finde, dass er auch einer der besten im Ring ist, die man ja schon fast in der ganzen Welt hat. Also ich, meiner Meinung nach, sind die besten der Welt Kurt Angle und Davey Richards. Und deine Vorschläge für Sag beste mal, Wrestling? wer ist Kurt Angle? Bitte? Wer ist Kurt Angle, Matthias? Wer ist das? Kenne ich nicht. Also, TNA, das sind sag mal, die sag, Halbbrüder von Eric was ist Bischoff. TNA? Was ist das? TNA? Kenne ich nicht. Also das sind die Hulk Hogan haben und Eric Bischoff. Ach, das ist doch hier diese Comedy-Parodie, ne, von der WCW. Ach, die, ach ja, die Naja, kenne das ich. sind die, Ach, die. über die immer Scott Steiner lästern muss. Mich wundert's ja, dass Mr. McMahon, also Vince McMahon, noch längst nicht die TNA aufgekauft hat. Also. Will man sowas kaufen? Ich würde die Chefin kaufen, aber nicht das, die Liga. Also, so wäre das bei mir. Na, Kogan kannst du ja dann nochmal für eine Fruity Pebbles Werbung hernehmen. Und Eric Bischoff und Gary Bischoff als die neuen Bella Twins. In solchen Strampelanzügen. Oder man holt sich eine neue Idee fürs WWE Network, also wie so eine Art Vorwerbesendung, also dass man da zum Beispiel rote Knieschoner von Hulk Hogan verkauft, also. Zwischen den Segmenten bei Raw nicht zum Beispiel irgendwelche Promos der Superstars, sondern einfach mal die Tweets von Scott Eric Bischoff ein. Würde wahrscheinlich auch mächtig Spaß machen, diese zu lesen. Der gute alte Eric Bischoff. Hast du schon ein paar Tweets von Scott Steiner mitbekommen? Die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht noch ausführlich zu erwähnen. Der schreibt doch jeden Tag jetzt mittlerweile was. Also, Aber ein bisschen Steiner ist doch wirklich ein Schmarren bisschen. schreibt er auch. Also Ja, also, ich glaube, der ist gar nicht mehr bei Sinn und Verstand. Also, was er immer schreibt, also ich weiß nicht, ob der dann doch mal bei Scott Hall vorbeigeschaut hat oder ich weiß es wirklich nicht. Also. Scott Steiner ist für mich da so ein prägnanter Fall, wenn man es mal so ausdrücken darf. ist eine Persönlichkeit des Wrestlings sozusagen. Ja, also ich frage mich ja generell, wie es seinem Bruder geht. Also Rick Steiner, von dem hört man ja überhaupt nichts mehr. Dem wird so gut gehen, dass man nichts mehr von ihm hört, wahrscheinlich. Der wird Oder zu der Hause in schon seinem unter der eigenen. Erde, dass er nicht mal mehr ein Zeichen geben kann. Also. Er sitzt zu Hause in seinem Eigenheim und lässt sich's gut gehen, während Scott Steiner immer noch versucht, TNA über Twitter umzukrempeln. Ja, da isst Chips und guckt derweil TNA. Also, so könnte es wahrscheinlich WWE. sein. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht ist ja Scott Steiner insgeheim doch ein ganz großer TNA-Fan und versucht sich jetzt einfach nur Ballast von der Seele zu reden, weil er eben entlassen worden ist. Weil er eben genau weiß, dass er keinen großen Vertrag mehr bekommt bei WWE oder irgendwo. Aber bei Ringer King. Naja, die Da ist ja Inder. Jeff Jarrett noch in der sozusagen in der Macht. Also ich würde eh lieber Jeff Jarrett wieder bei TNA sehen. Vielleicht auch. Erfolgreichste Wrestling-Show der Welt, ne? Nicht vergessen. 18,1 Millionen Zuschauer. Also, spricht eine deutliche Sprache. Ja, ob das jetzt im Verdienst von Jeff Jarrett steht oder generell den indischen Fans, weiß ich jetzt Jeff nicht. Jarrett hat, glaube ich, sein ganzes Geld geopfert, damit es alle angucken in Indien. Kann gut sein. Dann hat er Deswegen eben sind die Storylines auch so mager bei TNA. jedem hat einen Fernseher gekauft. Obwohl, die Ringer King Storylines sind noch magerer, aber Ja. das ist ein irgendwie. Ach egal, Hauptsache Chavo Guerrero. Ja, Also. das strahlt schon irgendwie was anderes aus wie TNA. Weil bei TNA habe ich immer so ein Gefühl, ach nö, heute nicht, weil TNA ist für mich irgendwie, ich habe es in den letzten 2 Wochen schon nicht mehr so gesehen, Das nur ist noch. doch wie eine Rentneranstalt. Das ist doch, also für mich wirkt da generell alles lustlos. Also wenn ich da einen Jeff Hardy im Ring sehe, also da denke ich mir auch manchmal, das ist doch glatte Arbeitsverweigerung, was der da macht. Naja, Hauptsache ihr kommt zu den Shows. Das ist auch schon mal eine Leistung. Also, das kommt auch nicht oft vor, dass ein Jeff Hardy mal pünktlich zu den Shows erscheint. Wobei es ja Matt Hardy eigentlich schon wieder gut geht. Also, Matt Hardy ist clean. Ja, der ist auch bei den verschiedensten Shows dabei. Ja. Habe ich jetzt auf Twitter auch zum Beispiel von ihm gelesen, dass er bei den verschiedenen Indie-Shows schon dabei war und auch ein Match gehabt hat gegen MVP, Chris Masters. ja, und gegen Teddy Hart und Colt Cabana. Hat auch schon mit Scott Steiner zusammen ein Tag Team Match. Also, er hatte schon viel. Und das auch eine Indie-Promotion übrigens. Also, und da stand er noch bei TNA unter Vertrag. Vielleicht auch nicht. Also, wir wissen das ja jetzt genauer nicht. Aber man kann eins sagen: Matt Hardy, denke ich, könnte, wenn er wollte, noch einmal in die WWE zurückkommen. Aber das ist halt immer so eine Sache. Naja, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob er selber nochmal dahin möchte, weil, Ja, ich hat weiß er auch jetzt so nicht, ob. ein Rückenproblem oder was er gesagt Ich weiß. hat? Ja, Mensch, Hirse, da bist du wieder. Ja. Wo warst du denn gerade? Ich bin da. Hast da Matt Hardy gesucht oder was? Ja, freilich. Und gefunden, hat geklappt. Naja, der liegt ja. Wo ist er denn? Komm, sag mal. Wir sind übrigens noch nicht mal beim ersten Match. Sollte man vielleicht mal erwähnen. So, ich übernehme jetzt mal die Initiative, weil dann hört den Hörsee jetzt gar nicht mehr. Dann mache ich das jetzt einfach mal weiter. Hört man mich wieder? Ja, man hört sich wieder. Und Muss ich jetzt erstmal entschuldigen, dass hier entweder mein Mikrofon bald abkackt oder die Leitungen einfach so schlecht sind hier in Bayern, also. ja, sei doch mal froh, dass ich noch da bin. Ja. Ist ja fast zu wieder home. Mensch, klasse. Also jetzt möchte ich noch schnell sagen, dass ich fand, dass es ein very, ja genau, very good start of Raw war. Jetzt fangen wir schon Englisch an. Also ich fand, dass es ein guter Start von Raw war. So. So, Und dann kommen wir das gleich war's. zum ersten Match. Jetzt haben wir länger gequatscht oder gequasselt, als das Öffnungssegment wirklich war. Also. Ja, das muss man schaffen. Ja, okay, also danach, die nächste Aktion war ja, dass John Laurinaitis wieder mal getwittert hat, wahrscheinlich, oder an seinem Handy rumgespielt hat. Das, was Triple H insgeheim macht, privat, das hat John Laurinaitis mit seinem Handy gemacht. Und er ist dann an Big Show gerempelt und der hat ihn dann demzufolge auch kräftig also Laurinaitis hat ihn angeschnauzt, warum er sich denn in den Weg stellt, aber Big Show machte sich dann über seine ziemlich markante Stimme nach und ja, wie gesagt, dann Eve Torres stand dann halt auch noch da und ich frage mich immer noch, wie man vor einer. Ja, okay, sie ist trotzdem die heißeste Assistentin, die es gibt. Also, muss man trotzdem noch so sagen. Ja, Oder was meinst du? Komm, gib's zu. also heißt er wie Vicky Guerrero schon mal auf jeden Fall. Was soll denn das jetzt? Müssen wir noch einen Konflikt anfangen oder was? Wieso? Ja, hallo, Eve Torres, ey. Also. Magst du die nicht? Ja, genau, deswegen lobe ich die auch so in den Himmel. Deswegen mag ich die auch nicht. Also, ich mag die sowas von. Also, Ist ja schön. sei froh, Ich dass ich mag ihn sie auch auch. nicht. Oh, na dann, Glückwunsch. Dann möchte ich mich nochmal bedanken bei dir, dass du auch im Eve Torres Fanclub Nummer 1 bist. Yay. So, wieder mal geht des Hirses Mikro nicht. Deswegen mache ich wieder weiter. Bin ich wieder Das da? erste Match, oh, er ist wieder da, also irgendwie. Ah. Aber wir sollten mal auf Englisch weitermachen, weißt du? Dann geht, glaube ich, das Mikro auch wieder. Ach so, okay, kann gut sein. Obwohl bei dem guten Daniel ist es auch letztens im News-Podcast nicht gegangen. Oh. Na, okay. War Deutsch oder Englisch jetzt? Also, Deutsch. okay, Deutsch. Also ich mach Bist mal aufpassen. weiter. Das erste Match war Cody Rhodes gegen Big Show. Vorneweg schon mal, wusstest du, dass es ein Intercontinental Title Match ist, als du es gesehen hast? Ich habe es gesehen, aber nur weil Michael Cole das erwähnt hat und weil die Intercontinental Champion Titelgrafik am Anfang eingeblendet wurde. Also da habe ich vorgespult und ich hab's so weit, ja, ich hab's so weit nicht bemerkt, bis eben Michael Cole oder wer es auch immer war gesagt hat, oder ich glaube der Achso, Reader. du hast wohl auch auf Sky geguckt, ne? Hast auch vorgespult, wie ich. Nö, nö. Hab kein Sky. Ja, Aber. ich auch nicht, aber nur insgeheim, weißt du? Achso, Also, ja, okay. das ist immer nur so eine Sache. Ja, das waren dann die paar Minuten, wo das Bild dann schwarz war, das waren. Ja, bei Sky gab es in der letzten Zeit ziemlich viele Probleme. Also, Ja. dauernd war das Bild mal weg für 2 Minuten. Also, es ist Sky wirklich mal anrufen. Also, ich Das glaube, macht doch der Ricky schon. das könnten wir eigentlich auch mal live in der Sendung machen. Weil das hat der Rigi auch schon gemacht, Kann doch aber. keinen anrufen, ich habe da gar kein Skype-Guthaben. Aber ich könnte mir jederzeit einen neuen Account anlegen. Also, das ist Aber nicht so das trotzdem musst du Problem. Geld bezahlen. Oder ich hole einfach das Telefon halt ran. Also. Genau, Ja, aber stell das Telefon an. machen wir andermal. Red erstmal weiter. Also, dann habe ich gemerkt, als Lilian Garcia gesagt hat, dass Cody Rhodes immer noch Champion ist, habe ich erst gemerkt, dass es ein Teilmatch ist. Also, so überzeugend war das. Und ich habe mir hier zum Beispiel aufgeschrieben, dass Show fast nur dominiert hat und eigentlich nur dominiert hat und Cody dann seinen Titel nimmt. Beziehungsweise den von ihm betitelten Idioten, der beim Ringgong sitzt, einfach mal sagt, er soll ihm den Teil geben und das war's. Dann kommt Big Show wieder nach draußen und will ihn, den Cody Rhodes wieder zurück in den Ring wuchten oder wie sagt Ach man denn? komm, das Match ging 1 Minute 50, da musst du das nicht noch genauer erläutern. Es ist ja wie, wenn Jedenfalls man ist das Cody Rhodes dann weg. 18-Sekunden-Match von Daniel Bryan gegen Sheamus analysiert. Also könnte man mit der Ringglocke anfangen, dann mit dem Kuss, ob der sauber ausgeführt war, dann der Pro-Kick, die Fallübung von Daniel Bryan, das Cover. Also das könnte man hier genauso machen. Also jedenfalls ist Cody Rhodes weggerannt und ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Big Show als dominierender Gigant dargestellt wurde und Cody mehr als der smarte Heel, der einfach hier weggeht und dennoch Champ bleibt. Kann es eigentlich sein, dass ein Beautiful Disaster, ein Finisher von Cody Rhodes, nicht mal mehr richtig ernst dargestellt wird? Kann das sein? Also, er hat ja das Beautiful Disaster gezeigt gegen Big Show. Man muss allerdings mal anmerken, dass es ja wirklich ein Finisher ist. Und bei Big Show sieht es immer so aus wie ein ganz normaler Schlag an den Kopf. Also, ich weiß ja nicht, ob man so Finisher darstellt. Meine Meinung, also wenn ich der Booker wäre, ich hätte das längst anders gemacht. So ein Big Show da wirklich in die Knie zwingt. Also das, ich verstehe es einfach nicht, muss ich ehrlich sagen. Wie ich höre, ist der gute alte Hirse wieder nicht da. Und deswegen mache ich weiter. Nach dem Match war Big Show ja ziemlich sauer. Sag aber auch daran, hätte er eigentlich nur hinterherrennen müssen. Eve Torres kam nämlich dann in den Ring und spielte sozusagen das Nach. Effen. Und forderte dann eine Entschuldigung für das Nacheffen von Laurinaitis Stimme. Aber er nahm das jetzt nicht unbedingt ernst und dann erinnerte Eve dann auch daran, dass man außerhalb des Wrestlings niemand, aber wirklich niemand, einen riesigen 40-jährigen Freak brauche. Und Big Show sagte dann auch bebend vor Wut, dass er sich entschuldigt. Und Eve hatte dann ein breites Grinsen im Gesicht, als sie den Ring verließ. Deine Meinung dazu? Jetzt bin ich ja schon hier der Moderator und ist wieder hier getauschte Seiten. Also Bin ich wieder irgendwie. da? Ja, du bist wieder da, tatsächlich. Was ist deine Meinung hier? Ich bin ja hier der Host bei Takeover. Und deswegen würde ich mal meinen, Musst ich du bin ja. einfach mal übernehmen, wenn ich wieder Ich weg bin. Ich, werde. ja, ich. Also eigentlich bin ich der Host. Er versucht mich nur zu parodieren. Genau. Das ist immer so seine Stärke. Was hast du gefragt nochmal? Ich hab dich gefragt, ob du Mason Ryan gut findest. Also, nein, ich hab dich gefragt, ob du diese Entschuldigung für Big Show überhaupt legitim findest. Also, Eve rückt da mit einem breiten Grinsen raus und Rhodes fährt jetzt wahrscheinlich in den Main Event. Und was macht man jetzt eigentlich mit Big Show? Ja, der wird ja keine Ahnung, also Der wird in der Midcard leider einen Jobber vermöbeln. ich fand's irgendwie brauchte man das nicht mit Eve und Big Show. Es hat vielleicht irgendwie gut zur Story gepasst, dass Eve den guten John Laurinaitis immer verteidigen will, So aber viel zum Thema Husky, ne? Also, genau, na, aber vielleicht ist Big Show ja der nächste auf der Liste. Also, man weiß ja nicht. irgendwie war es nicht arg toll, fand ich. Naja, okay. Machen wir weiter im Programm hier. Okay, dann hatten wir ein Match, ein One-on-One-Match zwischen. Ja, der hört es wieder weg. Mache ich wieder weiter. Dolph Ziggler hatte dann ein Einzelmatch gegen Kofi Kingston. Das gewann er via Pin nach dem Zigzag. Hörst du mich jetzt Und wieder? ja, er ist wieder da. Jetzt ist er wieder der Host. Also irgendwie, ich Host, er Host, ich Host, er Host. Also, Jetzt hörst du mich schlechter wie vorhin, oder? nö, also genauso. Also ich stelle keinen großen Unterschied fest. Okay, also wenn mein Mikro zum Beispiel nicht geht, dann sagst du, ich wäre weg, dann stecke ich das aus und rede über das, was im PC drin ist. extrem komisch. Also, ich verstehe auch nicht, was ist überhaupt mit deinem Mikro los? Also, Ich weiß es nicht. hat das Zellulite oder was ist da los? Du solltest vielleicht mal zum Arzt gehen mit Nee, das deinem. hat seine Tage. Am besten zum Frauenarzt, weil da Ja. wirst du auch gut beraten. Also. Nee, es will nur manchmal nicht, also. Man merkt aber schon, diese Raw Review ist mehr mit zwei Gehirnzellen gemacht. Also, jetzt nicht unbedingt auf dem ganz hohen Niveau. Aber wir sind ja auch nur zur Belustigung da, stimmt's? Bist Wenn jetzt dein auf dem Mikro ganz dauernd hohen, hohen ausfällt, Niveau. Westlings Bäckerer Podcast ist das höchste Niveau. wenn dein Mikro dauernd ausfällt, also ne, kann man nicht von Niveau reden. Also, find ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Ist einfach so, hör mal dem Kayfabe-Podcast zu. Kennst du den? Kennst du den? Da warst du auch schon mal mit dabei, Ja, ne? ich hab schon. Und der, das ist Wrestling. Das ist wirklich Podcast. Also das ist Podcast vom Feinsten. Da hörst du wirklich mal Experten. Also. Ich hatte da zum Beispiel auch in der letzten Ausgabe eben mit dabei. Der hieß Matthias. Der war auch ganz gut. Also, ich weiß nicht. Also der meldet sich nicht mehr. Hier, Ja. schon wieder. Schon wieder. Sense bei ihm. Yes! Yes! Ich mache jetzt einfach mal weiter im Programm, wie das halt so ist. Und Okay. während Du jetzt ist er wieder übernimmst. da, also irgendwie, also Mensch. Er übernimmt. Ja, dann mache ich weiter. Also gerade hört man bei dir einen Herzschlag. Also, ich weiß nicht, ob du so aufgeregt bist, aber irgendwie scheinst du von Rosa Mendes angetan zu sein. Also während des Matches hatten Abraham Washington, also AW, eine Vergangenheit gibt es ja bei der WWE nicht, eine Vergangenheitsform. Und Primo, Epico und Rosa Mendes und zur Überraschung vieler war tatsächlich auch Mason, ich meine Dave Batista, hat zusammen mit Primo, Epico, Rosa Mendes und AW das Match verfolgt. Und über Batistas Auftauchen waren die anderen mal ebenfalls überrascht. Also Batista zurück hat mich auch sehr überrascht. Als Batista dann auf einmal mit langen Haaren dort stand. Ich freue mich ja nichts. Dave Batista, weil das Lustige war ja, auf keiner Newsseite wurde das großartig erwähnt, dass Dave Batista wieder da ist. Also irgendwie scheinen viele scheinen erst seit 2011 Wrestling-Fans zu sein. Ja, das freut mich sehr stark, dass Batista wieder da ist. Ja, also hast du eigentlich schon mal den neuen Finisher gesehen von Batista? House of Pain. Also, der war ja schon mal in der WWE. Also eigentlich ist der verarscht uns nur. Der will uns nach Strich und Faden verarschen. Der war Den die habe ganze Zeit ich in der WWE. doch letzte Woche bei Superstars noch gesehen gegen Dolph Ziggler. Ja, da wollte er ja eine große Ankündigung machen für den Mai und jetzt ist er wieder da. Also irgendwie, Batista, klasse. Möchte ich mich nochmal bedanken bei Twitter. Habe ich ihm auch schon geschrieben. Danke, dass du zurück bist. Moment mal. Oh, das ist ja Mason Ryan. Oh, jetzt habe ich Batista geschrieben. Schnell mal Wo ändern. ist Mason Ryan? Oh mein Gott. Ich hab jetzt wirklich Batista geschrieben. Also, das ist jetzt nicht so gut, was ich hier gemacht habe. Na, mal gucken, ob er überhaupt schon seine Ankündigung. Also, wir könnten ja jetzt einfach mal einen kurzen Abschweifer machen, da dein Mikro öfters auch nicht geht, zum Thema Wrestling-Infos. Denn da stand vorhin ein ganz interessanter Bericht, dass CM Punk sich irgendwie ganz negativ über eine Genau, ja. homosexuelle Ehe geäußert haben soll. Weißt du da mehr? Ich glaube, er ist sprachlos. Also, da ist er sprachlos. Also, hör sie, wir könnten vielleicht auch nochmal über das Thema Homosexualität eingehen. Kennst du denn da welche? Nein. Nein. Also CM Punk war. Deswegen warst du so sprachlos. Jetzt Nein, verstehe weil ich mein Mikro das. einfach nicht geht. Ja. Ach, Dave Batista. Ich kann es immer noch nicht glauben. Dave fucking Batista ist wieder da. Ich frage mich ja, warum er niemanden geschlachtet hat. Vor allem, er hat ja wirklich nur eine Nebenrolle eingenommen. Dave Batista. Also, da freue ich mich wirklich schon, um ehrlich zu sein, auf den Samstag, wenn wir dann den zweiten Podcast machen. Wenn dann auch der Daniel mit dabei ist. Wenn man ihm dann erklärt, dass Dave Batista wieder da ist. Also, ich freue mich, was er denn dazu sagt. Also freue ich mich schon drauf. Ja, das werden wir dann sehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Samstag oder Sonntag ist. Also da müssen wir uns nach ihm richten, weil in den USA ist ja die Zeit anders. Ja, schön, wir sind uns irgendwie. Ja, also, ich meine, wenn wir den 23 Uhr machen, da ist der Nachmittag bei ihm. Also, ich denke schon, dass das irgendwie. Wo wohnt er denn überhaupt? Es sind ja drei verschiedene Zeitzonen. Der wohnt in der, die, wo wir 6 Stunden vor ihm sind. Also er ist 6 Stunden hinter uns. Und bei ihm wäre es dann, Viertel über eins. Boah, das ist ja eigentlich eine schöne Zeit, Ein Viertel also. über zwei. Das ist trotzdem eine schöne Zeit. Also ich Ja. weiß nicht, ist er wahrscheinlich gerade noch in der Schule oder ist er schon ausgewachsen? Ist er schon Nee, der frühreif geht oder noch in die was? Schule. Der geht noch in die Schule. Ja. Was lernen die da? Keine Wrestling? Ahnung. Ja, ich habe Basketball und Wrestling. auch. Nee, Basketball und Baseball. Und American Football Ja, Football tatsächlich. Also, was die da lernen, das ist ja auch hier unsere Schulbildung in Deutschland wirklich unterste Schublade dagegen. Auf jeden Fall. Na, okay. Dolph Ziggler gewann gegen Kofi Kingston. Das haken wir jetzt einfach mal ab. Also Dave Batistas Return. Danach interviewte Michael Cole den per Satellit zugeschalteten John Jetzt Cena. hätte ich noch eine Und Frage an dich. was, du hättest noch eine Frage an mich? Ja. Das Dave Batista, was ich davon halte. Nein, Ja, klasse, wunderbar. nein. Wie Also, dir das Match gefallen hat. Dolph Ziggler gegen Kofi Kingston fand ich sehr Ah, du gut. kannst mir auch von Kurt Angle gegen John Cena erzählen. Wir könnten von Kurt Angle und John Cena erzählen. Okay, dann reden wir von Kurt Angle und John Cena. Erstmal muss ich dich allerdings nochmal fragen, wer ist nochmal Kurt Angle? Den kennt man nicht. Kurt Angle. Gibt's nicht. Das ist doch der von der WCW-Parodien, oder wie heißt der? Ach ja, der, die Goldmedaille gewonnen hat, der. Genau. Ja, Cena gegen Angle. Ich habe das Match schon tatsächlich in Deutschland live gesehen, 2005 in Leipzig. Und ich habe mir tatsächlich eine frohlockende Botschaft. Ich habe mir am heutigen Tage für 104 € Karten für die fünfte Reihe gekauft. Und ja, also ich freue mich schon einmal Daniel Bryan, obwohl ich denke eigentlich nicht. Ich denke eher, dass man Chris Jericho zu sehen bekommt, weil die ja wahrscheinlich zu SmackDown geht und Daniel Bryan dafür zu Raw. Ja, nach der Raw-Ausgabe hat es den Anschein. Also ich finde ja so langsam, dass Daniel Bryan, also für mich wäre es unlogisch. Erstens versucht die WWE ja wirklich alles, damit man Daniel Bryan nicht als einer, ich sag's jetzt mal so, nicht als Raw Superstar darstellt. Man hat nämlich, was niemandem wahrscheinlich aufgefallen ist, aber wirklich niemanden, dass man das bewusst gemacht hat, dass man die Entrances rausgeschnitten hat von Daniel Bryan und Lord Tensai. Das hat man nämlich bewusst gemacht und das ist meine eigene Theorie. Denn man sieht ja mal unten, von welchem Brand die sind beim Namensschild, das weißt du ja, ne? Ach so, ja, verstehe ich Man wieso. will ihn nicht als Raw Superstar oder SmackDown Superstar darstellen, da man sich da selber wahrscheinlich noch nicht so richtig im Klaren ist. Und deswegen hat man da wahrscheinlich das übersprungen. So sagen das die ersten Spoilerquellen. Naja, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, also kann ich mir sogar vorstellen, dass das so ist. Also ich glaube auch, dass Daniel Bryan dann wohl eher zu Raw und Chris Jericho aufgrund was bei SmackDown, wo er auch den World Champion Titel in der Hand hatte von Sheamus, dass dieser auch dann zu SmackDown wechselt, weil die Draft wieder anscheinend dieses Jahr nicht stattfinden. Und dann kann man dies einfach so als Wechsel nehmen. So, und dann gehen wir auch direkt mal weiter. Ja. Was wäre denn eigentlich das nächste? Das nächste wäre dieses Interview mit John Cena. Also, was fand ich jetzt nicht unbedingt so überraschend, beziehungsweise überragend, und wie fandest du das? Also, es ist so ein prägnanter Satz. Der ist wirklich richtig auf den Punkt gebracht. Cena kämpft immer, egal was ist. Also, ich glaube, der kann selbst sterben. Der stellt sich immer noch in den Ring. Auch wenn er nicht mal unter uns ist. Also, dem ist das egal. Ja, das Der stellt glaube sich ich immer auch. in den Ring. Also, anscheinend hatte zu Hause nichts zu tun. Ja, Rise Above Hate, sage ich Genau. nur. Dann hätten wir noch ein Divas-Match. Leyla und Kelly besiegen hier Maxine und Natalya. So, und da war es auch schon wieder vorbei. So war das Match. Da war es auch schon wieder vorbei. Genau. Woran, eigentlich darf man doch das gar nicht als Match bezeichnen, weil ich fand jetzt nicht unbedingt, dass hier viel zum Beispiel von der Heel-Seite kam, und der Neckbreak am Ende kam auch einfach irgendwann und ohne Aufbau und gar nichts. Also irgendwie Ja, komisch. also ich muss allerdings sagen, dass Maxine den perfekt gesellt hat. Das Ja, darf man Maxine vielleicht mal finde ich sagen. auch, ist eine sehr gute Wrestlerin, von mit der sollte man noch viel anfangen. Ich muss ehrlich sagen, es war mein erstes Match, das ich gesehen habe von Maxine. Darf ich vielleicht mal sagen? Ich bin nämlich erst seit September 2011 wieder im Lande. Ich war nämlich mal 2 Jahre nicht mehr. Und ich schaue nämlich auch kein NXT. Das musst du unbedingt machen. Na, ich schaue dann lieber Ring of Honor. Okay. Ja, aber Natalia wurden einfach die Beine weggezogen. Dann krachte sie einmal wirklich hart auf den. Naja, das sah schon irgendwie schlimm aus. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Und dann machte Layla den Layout gegen Maxine und dann war es das auch schon wieder. Doch. Egal, springen wir einfach zum nächsten Match. Da brauchen wir nicht mal viel dazu sagen. Okay, das. Nur, dass Phoenix gegen Layla kämpft. Also, halt, du hörst mich noch, oder? Ja, ich höre dich noch. Okay. Klar und deutlich. Also das vierte Match war Sheamus und Randy Orton gegen Alberto Del Rio und Chris Jericho, wo man sagen muss, Sheamus und Randy Orton haben fast die meiste Zeit Chris Jericho dominiert. Del Rio hatte eigentlich fast nicht viel zum Tun im Match und zuletzt haben dann die Heels gewonnen, nachdem der gute Sheamus den Orton umgehauen hat mit seinem Bro-Kick. Eigentlich wollte er Jericho erwischen, aber der hat sich dann geduckt und dann kam, waren das die Walls of Jericho oder ein Roll-Up? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Es war ein Codebreaker. Okay. Und dann kam der Codebreaker und nach dem Match hat eben Orton noch Sheamus den RKO verpasst. Ich habe allerdings auch nicht mehr dran gedacht, dass es ein Codebreaker war, aber es war ein Codebreaker tatsächlich. Erstmal könnte man vielleicht sagen, dass Orton, weil ich finde es jetzt schon wieder ziemlich lustig, dass einige davon reden, dass er Heel turnt. Also glaub erstens, er ist kein Heel, er ist kein Face, das darf man vielleicht mal so sagen. Er hat noch dieselbe Rolle wie ja, vor das 2 Jahren. Ja, klar, aber ihr wird als Face dargestellt. Das ja, also, er kriegt natürlich auch die Pops, aber ich finde eigentlich, er hat sich von der Rolle her nicht groß verändert. Nur, dass er halt jetzt gegen die Heels kämpft, aber... Ja. So hat sich da nicht groß was verändert. Die WWE hat sich da nicht groß was einfallen lassen. Der warum auch? Also ist ja nur Randy Orton. Ja, also wie du schon sagtest, also ja. Irgendwann ausflippt und jedem den RKO verpasst und sonst wieder eigentlich als Face bejubelt und auch dargestellt. Also sollte die WWE mal aufpassen, was sie machen mit ihm. Also, man sollte jetzt vielleicht mal nochmal was zu diesem Streit über eine homosexuelle Heirat von CM Punk sagen. Er hat nämlich nichts Negatives gesagt. Er hat nur was Positives gesagt. Er hat gesagt, CM Punk bekundete via Twitter seinen Unmut über ein Gesetz in North Carolina, das eine Ehe zwischen Homosexuellen staatlich untersagt. Und das fand er ja wirklich ziemlich lächerlich und ein britischer Kollege meinte dann auch, dass das ziemlich beschämend wäre, was CM Punk da erzählt. Und ja, CM Punk sagte, machte einfach nur eine ganz trockene Antwort, die da hieß: Kill yourself. Ganz einfach erklärt. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Trotzdem, ich finde es doof, dass sich die WWE da nicht hinter CM Punk gestellt hat. Ja, er hat ja. Das geht ja letztendlich auch wieder um das Image. Also, ja, er hat ja noch Raw auch irgendwie einen Brief verfassen müssen, indem er sich entschuldigt hat und gesagt hat, dass sein Verhalten nicht anmessend war. Also wahrscheinlich wird da die WWE Druck gemacht haben. Also er hat doch aber was Positives gesagt. Also, ja, ach so, nur war ein bisschen mit dem Kill Yourself und dann mit dem Be a Star, wo der eine sagte, er stünde hinter der Kampagne Be a Star, dann sollte Punk lieber mal Be a Star sein und hier nicht die ganzen Leute fertig machen. Oder auf Punk halt erwiderte, dass er, wo er schon mal anfing, Hallo Depp, und hat gesagt, er sei sehr wohl ein Star. Oh, CM Punk scheint da wahrscheinlich noch, ich sag's mal so, Hochmut kommt vor dem Fall. Also, ja, naja, okay. Mal schauen wir mal, wie lange CM Punk da nach oben bleibt. Das passiert, wenn WWE Twitter verwenden will. Ja, ich freue mich schon auf WrestleMania. Also, da werden nicht mal mehr Meetings gehalten, wie die Matches werden, sondern was man auf Twitter veranstalten kann, ja, um es zum Social Media Event des Jahres zu machen. Ich verstehe die WWE einfach nicht mehr. Okay, machen wir weiter. John Laurinaitis sprach mit Eve in seinem Büro und war von Big Shows Entschuldigung überhaupt nicht überzeugt und deswegen wollte er, dass Eve nochmal in Ruhe mit Big Show spricht. Aber Ruhe kehrte dann dementsprechend nicht ein, denn die vier Streithähne aus dem vorherigen Match prügelten sich kreuz und quer durch Laurinaitis Büro und alle meinten ja schlussendlich, dass sie ein Titelmatch verdienen gegen Sheamus und das bekamen die drei folgerichtig dann auch, denn es wurde zu einem Fatal-Four-Way-Match erklärt zwischen Chris Jericho, Randy Orton, Sheamus und Alberto Del Rio bei Over the Limit. Ja, also uns anscheinend hat es dann Chris Jericho doch verschlagen, mal den World-Titel. Ja, ist wieder weg. Ja, hat's verschlagen, den World. Wir können wahrscheinlich vom WWE-Titel ausgehen, was er sagen will. Hallo? Er ist wieder da. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Es ist der Hammer. Es ist einfach der Hammer. Ich weiß. Ich kaufe mir mal wieder ein neues Mikro. Es wird Zeit. Es wird langsam Zeit. Also wenn ich könnte dir eigentlich meins schicken, aber dann kann ich nicht mehr reden. Also, ja. Ist immer so eine Sache. Also machen wir einfach mal weiter. Dann haben mal einfach weiter. Brodus Clay gegen The Miz. The Miz hält zuerst eine Promo, dominiert das Match. Clay kommt zurück und haut ihn weg. Und mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ja, also abgesehen davon, dass Cameron und Naomi das erste Mal richtig groß erwähnt wurden, sogar. Kamera war auf sie gerichtet, dann bekamen sie auch noch so einen kurzen Einspieler von Bruce Clay. Aber der war schon bei SmackDown und letzte Woche Raw, glaube ich, auch. Ja, also Raw habe ich letzte Woche geguckt, aber SmackDown nicht, also bei ja. SmackDown war es dann wahrscheinlich, bei SmackDown habe ich nicht geguckt. Ja, das ist dann... In SmackDown gucke ich generell nicht mehr. Weil, naja, okay, nur wegen Antonio Cesaro. Na, okay, weiter. Dann hatten wir den, wie nennt man denn das, sowas wie Anwalt? Rechtsbeistand, genau. Sagt man. Den Rechtsbeistand von Brock Lesnar, nämlich Paul Heyman. Oder wir nehmen einen ganz einfachen Begriff, Manager. Genau. Der alte Manager von Brock Lesnar, Paul Heyman, kam hier raus, also genial. Da dachte ich mir auch schon, what the fuck. Also er hätte vielleicht irgendwie, naja, also hier will ich jetzt mal nichts bemängeln und einfach nur sagen, dass das genial war und auch die Promo war eine der besten, die ich in letzter Zeit bei der WWE gehört habe. Also Lesnar sagte, er will Legitimität zurück in die WWE bringen. Also das, was Heyman da im Ring gemacht hat, das ist Legitimität, was er da zurückgebracht hat in die WWE. Also, ein Riesenpromo, muss ich mal sagen. Also, dieser Mann hat ein unglaubliches Charisma. Mir hat das so viel Spaß gemacht, dem zuzuhören. Ist einfach genial. Der Mann ist genial. Ja. Heyman, jetzt müsste er eigentlich nur noch in das Creative Team rein, obwohl er ja 2006 eigentlich damals bei ECW schon alles falsch gemacht hat. Aber der Mann könnte jetzt genau in so einer Phase der WWE wieder nach oben fallen. Das ist einfach so. Die WWE kann einfach nicht mehr tiefer fallen. Es ist einfach so. Also ich hoffe ja, dass man Paul Heyman nun öfters im TV zeigt und dass es nicht nur bei dem einen Auftritt bleibt, weil, wie er schon Brock Lesnar angekündigt hat, wie er gesagt hat, ich bin der Manager von Brock Lesnar. Das war dann schon... Stimmt, also, das hat er wirklich so betont. Also in diesem Mann steckt, glaube ich, noch viel Geld drin und mit Brock Lesnar an der Seite ist das einfach ein unschlagbares Team, das könnte zum Beispiel... Die eine Company da, wo der Kurt Engel auf die weghauen. Invasion Engel können wir machen. Sag mal, ich will noch mal kurz fragen, wer ist Kurt Engel? Ich verstehe den Witz immer noch nicht. Was ist Kurt Engel? Katzenfutter oder wie? Kurt Engel ist ein Mensch, der bei Twitter jeden retweetet, der jeden erdenklichen Schmalen schreibt und ihn auch beleidigt und das retweetet ja auch. Ach, jetzt weiß ich, wer Kurt Engel ist. Ja. Das ja, Mensch, mach einfach weiter. Heyman, genial. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also Backstage hatten wir dann Big Show, der mit den Special Guests geredet hat, bla bla bla, und wieder über Johnny Ace gelacht haben. Und Eve stand wieder dabei, also was war das? Man dürfte vielleicht mal noch die Namen erwähnen. Michael Ailey und Warren Cole aus und die der USA Network Serie Common Law. Muss man die kennen? Nö, also die Serie kommt ja auch nicht in Deutschland, aber ich habe mir die Serie schon angeguckt. Obwohl ich sowas überhaupt nicht mag. Und dann musste ich. Ich glaube, man hatte vor Raw hat man auf dem USA Network heute früh noch eine kurze Show gezeigt. eine ehemalige Folge und die haben mir eigentlich relativ Spaß gemacht. Fand ich nicht schlecht. Und um was geht's da genau? Das sind einfach zwei, also sie stellen sich ja als ziemlich heiße Detektive dar, wie du auch bei Roshan mittlerweile erkannt hast, in der Rede. Und Warren Cole zum Beispiel, man versucht halt immer den Unterschied zwischen den Farbigen und, also da gibt es auch die gewissen Anekdoten, zum Beispiel zwischen Farbigen und Weißen. Man weiß ja, sind ja ein Farbiger und ein Weißer. Also das klingt schon wieder fast rassistisch. Naja, egal. Und ja, also sie versuchen dann halt Detektive, also da gibt es ja halt dann auch wieder dramatische Situationen. Man kann sich das wie eine Folge von Navy CIS vorstellen. Wobei ich sowas nicht gucke. Aber ich habe mir das einfach mal angeguckt. Egal. Okay. Dann. Ging es eigentlich schon dem Main Event? Ja. Wobei man das mit dem Handicap-Match überhaupt nicht groß erwähnt hat. Also, ich muss es jetzt mal so sagen. Also, man hat das schon erwähnt, Lauren Knight, das kam ja raus. Aber was ziemlich komisch war, dass Michael Cole hat vor der Werbepause gesagt, dass CM Punk, als man ihn Backstage gezeigt hat, dass ihn jetzt ein Handicap-Match erwartet. Und jeder hat sich gefragt: Hä, warum? Handicap, warum? Ja, und dann wurde es ja erst offiziell gesagt von John Laurinaitis. Also, da hat sich die WWE wahrscheinlich wieder verschätzt. Da haben wir wahrscheinlich in der Pause noch was umgeschrieben. Ja, also. Mich hätte es wirklich nicht gewundert, wenn er gesagt hätte, Dave Batista und Lord Tensai gegen CM Punk. Also, dass man das dann in der Werbung nochmal umgeschrieben hätte. Also, ich finde es trotzdem geil. Dave Batista wieder zurück. Ja, okay, vielleicht ist das vielleicht auch mal eine gute Fehde gegen Daniel Bryan. Könnte man durchaus mal bringen. Handicap-Match war es dann, wie gesagt, Main Event Daniel Bryan und Lord Tensai gegen CM Punk. Und das Match war eigentlich auch gut. Also ich muss jetzt mal sagen, Lord Tensai, der Mann ist ja richtig stark. Ja, das ist mir schon klar. Der hat ja einfach, also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt der In-Ring-Stil von ihm gar nicht. Aber wenn man den sich mal so anguckt, von der Statur her und generell, der macht ja eigentlich keinen einzigen Move falsch. Der bringt die sauber durch. Also Lord Tensai, großes Lob. Wobei ich mir eigentlich verbitte, den Namen Lord Tensai zu sagen, weil A-Train gefällt mir viel besser. Oder Prince Albert oder wie man ihn nennen mag. Oder Giant Bernard. Man kann ihn ja nennen, wie man will. Aber Daniel Bryan wirkte irgendwie als Randfigur. Als nicht existent in diesem Match. War meine Meinung. Das war völlig überflüssig, dass man danach noch den Yes-Lock gezeigt hat. Nur um Bryan irgendwie noch zu pushen für den Pay-Per-View. Also. Ich weiß ja nicht. Naja, also ich fand, das Match hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich finde auch, dass Lord Tensai ein sehr guter Worker im Ring ist. Und Daniel Bryan und CM Punk braucht man gar nicht anfangen zu reden. Und hier hat man eigentlich CM Punk die ganze Zeit unterbuttert. Man muss Und Lord Tensai mal nur ein bisschen gewisse Zeit geben. Dann merkt man mal, wie stark der überhaupt ist. ja, vielleicht, dass er noch ein wenig abnehmen kann, aber ich finde, dass er so eigentlich Da muss man ihm aber noch mehr Zeit geben. ja. Also. Dass er so recht beeindruckend aussieht. Finde ich. Ja. Ja, okay, also dann ging die Show ja auch schon wieder off air. Ja, und das mit Brian fand ich eigentlich auch recht okay, weil man hat hier auch wieder die Fehde ein bisschen mehr aufgebaut zwischen Brian und Punk, aber ich glaube mehr, dass man dann noch Overs Limit auf Punk und Lord Tensai in einer Fehde tendiert, dass man diese zwei dann in eine Fehde steckt, weil hat dann doch mehr den Anschein gehabt. Oder Cena gegen Tensai. Könnte natürlich auch sein. Das glaube ich gar nicht. Man könnte vielleicht auch mal nochmal auf das Dark Match zurückblicken, denn das war ziemlich lustig. John Cena bestritt ein Match gegen Kane und es gewann er via Pin nach dem Attitude Adjustment. Und die Spoilerberichte sagen, dass er nicht mal ein großes Anschein oder eine große Regung gegenüber seiner Armverletzung gezeigt hat. Also. Ist auch wieder was für die TV-Zuschauer. Ich habe mir da auch was gedacht. Man will doch, wenn man zu Raw geht, unbedingt, also wirklich unbedingt, will man doch einen John Cena sehen. Und da bin ich doch dann ganz froh, dass man den noch sehen konnte, dann im Dark Match. Ach so, hat er denn ein Dark Match gegen? Kane hat er gekämpft. Schon wieder. Und er hat nicht mal einen großen Anschein gemacht von der Verletzung. Naja, Also. Triple H hat zum Beispiel beim Fight von Floyd Money Mayweather Gut, alter Floyd Money Mayweather. Also, das ist auch so ein Zungenbrecher. Floyd Money Mayweather. Also. genau, den hat er dann begleitet zum Ring und hat auch seinen Titelgürtel nach dem Sieg in die Höhe gehalten und hat auch keine Armverletzung anscheinend gehabt mehr. Also anscheinend muss man hier bei der WWE nichts mehr sellen. Ja, okay, also wir können ja die Ausgabe jetzt hier abschließen. weil bei mir drängt die Zeit auch ein bisschen. Zwei grandiose Comebacks, Dave Batista und Paul Heyman. Was sagst du eigentlich nochmal zu Dave Batista? Also hat er abgenommen? Irgendwie hab ich auch den Anschein gehabt, ich weiß nicht, ob die Kamera einfach zu schnell weg war, aber die Tattoos waren alle weg. Naja, also ich finde nicht, dass er, ja, vielleicht hat er von dem genommen, sich auch die Tattoos in die Haut verziert haben, drin jetzt unter seiner Haut. Er hat jetzt einfach wieder mehr Muskeln wie vorher, also. Oh, wir haben ja eine neue Nachricht. Gerade reingekommen. Die Raw Tappings von WWE beginnen in den kommenden Wochen etwa 45 Minuten früher. Ja, noch mehr Bislang zu gucken. starten die Raw Tappings etwa 30 bis 45 Minuten vor dem eigentlichen Beginn von WWE Raw. Oh, das müsste ja bedeuten, dass das nicht mehr live ist. Das weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe mal, Doch, dass es es. steht auf BSWW, steht bislang starten die Raw Tappings etwa 30 bis 45 Minuten vor dem eigentlichen Beginn von WWE Raw. Zukünftig beginnen die TV-Tappings bereits 90 Minuten vor dem Start der Live-Ausstrahlung der Montagsshow. Ja. Das müsste ja bedeuten, dass man die Show mit 90 Minuten Verzögerung zeigt. Ich weiß nicht, also will man hier ein Live-Match oder ein Fake Out oder so? Da versucht man ja eigentlich auch wieder die Zuschauer zu veräppeln. Wenn es nicht mal live ist, machen die das dann? Sehr komisch, sehr komisch. Und die Quelle ist übrigens Pro Wrestling Insider. Also man kann nicht sagen, dass die Quelle von irgendwo herkommt. Ja, die kennen Sie. Also ist das jetzt so, dass das 45 Minuten vorher beginnt, du die Live-Show siehst, die 45 Minuten vorher aufgezeichnet wurde, aber dennoch noch live Jetzt sind es sogar läuft. 90 Minuten. 90 Minuten. Also, Irgendwie man hat es verpennt. jetzt 90 Minuten Verzögerung, also. Ja. Also, es ist für mich nicht mehr live. Ja, das ist irgendwie aufgenommenes Live. Ja, also, ich verstehe es auch nicht so richtig. Generell, ich habe mich auch gefragt, warum man die Ausgabe aus London nicht live ausgestrahlt hat. Ja, das wäre bestimmt auch ein Schmankerl gewesen. Vielleicht hat man auch einfach die Mittel dazu nicht, weil man ja die ganzen, ich sage jetzt mal, Ja, Aufnahmegeräte. stimmt, weil dann das ganze Equipment musst du ja mitnehmen wieder. Obwohl, das Kamerateam wird wohl immer dabei sein und ob man Ja, da also über die das sage paar ich mir Server auch. dann das live stellt, weiß ich, naja. Ah, egal, wir haben eine Ausrede. Wir sind im Ausland, wir haben eine Ausrede. Machen wir heute nicht. Egal, machen wir heute nicht. Genau. Fangen wir eher an. Komm, wir trommeln die jetzt alle zusammen. Fangen wir eher an. Damit sie alle wieder früher heimgehen können. Ja, damit sie noch Raw gucken können. Also. Damit sie noch TNA explodieren. Ja. Nee, aber ich finde das gar nicht schlecht. 90 Minuten? Da kann man ja dann noch die Live-Ausstrahlung im Fernsehen schauen. Also, es ist ja auch was. Wenn man noch schnell nach Hause kommt, kann man ja die Live-Ausstrahlung noch im Fernsehen sehen. Ja, Mensch, der ist schon gar nicht mehr da. Also, ich würde da mal sagen, wenn er noch mal da ist, Da kann man sich verabschiede drauf ich freuen. mich. Und dann könnten wir eigentlich schon wieder los. Also ich mach dann jetzt fort. Und ich wünsche dir, dem Ich guten da. alten Hörsemann, also ich sage jetzt mal Bin Hörsemann ich da. oder Matthias, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich hoffe, dass das alles mit deinem Podcast weitergeht. Und Kayfabe Podcast kommt übrigens auch bei der nächsten Folge. Also immer schön promoten hier, ne? Genau, einfach mal auf YouTube KP Podcast suchen. Takedown. Wie heißt der? Wrestling Takedown Podcast, ne? Den aber nicht auf YouTube, sondern auf wrestling-takeover.de.tl. Ach, Takeover, Wrestling-Takeover. Klasse Podcast, möchte ich erstmal sagen. Das liegt natürlich auch an mir. Also, Auf jeden Fall. nein, das war jetzt So, ein Zeichen. bist ja schon viel Falsch. da vorne wie ich und du hast auch ein funktionierendes Mikrofon. Ja, das ist auch schon mal was. Aber nee, also ich habe das jetzt heute noch nicht ganz ernst genommen. Ich habe heute einfach mal ein bisschen frei Schnauze drauf losgeredet. Man hat es ja auch schon gemerkt an Mason Ryan und Dave Batista. Das kann man ruhig mal bringen, sowas. Aber ich denke, diese Ausgabe wird an die wird man sich in einem Jahr sowieso nicht mehr dran erinnern, wenn dein Podcast dann ganz oben ist. Ja, mit dem neuen Mikrofon. Ja, Wie viel hat na eigentlich okay, deine? dann sage ich mal Ciao und ich wünsche dir dann noch einen tollen Abend oder einen schönen Abend und Ja, mehr habe ich dann auch nicht mehr zu sagen. Also, Ja, schau also noch ein es paar war schön. Bautensai-Matches an und dann gehst du schlafen. Ja, es war schön, mit dir aufzunehmen. Also, Ja, mit dir doch ja, auch. kannst du gern wieder mal zu Gast sein, auch bei Spotlight On, falls du das Format kennst. Also, da haben wir vor, auf verschiedene Themen vom Wrestling einen Blick zu werfen, wie auf Brock Lesnar und Paul Heyman oder so. Super, super, bin ich mit dabei. Also am Samstag ist ja auch wieder ein Podcast, so viel weiß ich. Da bin ich dann on. Also da machen wir dann den zusammen. Ja, also da muss ich dir die Zeit noch Ja, mit dem schreiben, weil du bist ja Daniel. noch nicht, wie der Daniel sich da orientieren kann. Das ist ja das mit dem Zeitunterschied. That's difficult with the time. And now we come to another topic in Come on. Just check your headset to connect with me or to speak in another language. What? Ja, darauf habe ich spekuliert. Darauf wollte ich, genau auf das wollte ich hinaus. Ich wollte eigentlich mit dem Yes kontern, aber naja, egal. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ich sage Ja. dann mal Tschüss, bis dann, oder? Komm, wir beenden den zusammen. Das glaube ich auch nicht so ganz hin. Also, du das Du jetzt sprichst ein nochmal. Machtwort. Ja, du das jetzt nochmal deinen Podcast promoten und ich sag dann noch das meine und dann sind wir auch schon auf sehr. Komm, wir haben schon genug promoted. Jetzt ist auch mal Schluss. Wir müssen ja hier jetzt nicht wieder den Zuschauern noch mehr anheften. Doch, doch. Die sind doch schon auf dem richtigen Podcast, wenn sie den gerade anhören. Und dann noch auf den KP-Podcast von YouTube gehen und dann passt es Ach schon. Mensch, jetzt Matthias, hör doch mal bitte auf. Also, das ist schon wieder zu viel des Guten. Das ist ja wie so ein Wahlwerbespot von der NPD. Also. Nein, wir sind hier bei der CSU. Ach ja, stimmt, wir sind ja Bayern. Wir Ja, sind in Bayern. war du Wir sind nicht ja. Bayern, oder ich? Naja, ich. Bei mir ist das ein bisschen anders. Aber ich erwähne da mal lieber nichts mehr. Also. Nee, also. Ich sag dann wirklich jetzt mal Tschüss. Also, irgendwann wird es mir auch zu bunt. Also. Also, Wer hört sich jetzt noch den Podcast an? Mal ich weiß ganz nicht. ehrlich. Also, ich frage mich da jetzt auch. Ja, dann bringen wir das mal zu Ende. Also war schön, mit dir die Review gemacht zu haben und Vielen Dank, wie immer auch mit dir und Wrestling Takeover Podcast euren Freunden empfehlen. Ganz wichtig, damit er auch ein bisschen an Popularität dazu gewinnt. Und ich sage dann mal Tschüss von meiner Stelle aus. Und dann übergebe ich das Schlusszitat noch an den guten alten obligatorischen Host Matthias. genau, also am Samstag kommt wieder eine neue Ausgabe, wo auch der gute Lenny wahrscheinlich dabei sein wird. Mit dem Mirko und dem Definitiv. Daniel und mir. Und das war's heute mit der Raw Review. Hoffentlich hat es euch gefallen. Gebt fleißig oder hoffentlich fleißig Feedback auf den gängigen Wegen. Wrestling-takeover.de.l findet ihr alles. Und ja, das war's und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.